das ist die Nuss. Wir sind zwei Freunde, Mann. Wir halten ewig zusammen, ewig ein Leben lang. Hey Leute, das ist Teamgeist, Teamgeist Volume 2, Mann. Wir bleiben ewig Freunde, Freunde ein Leben lang. Bruder, wir sind ein Team, kennst du noch den ersten Rap? Alles war scheiße, ich kenn noch den ersten Text. Unser Leben hatte wieder einen neuen Sinn. Guck uns an, vergleich, wer wir heute sind. Zwei Freunde fürs Leben, keiner kann uns trennen. Im Moment ist es schwer, uns selbst zu erkennen. Die ganzen Probleme, ich kenn's, die hören nicht auf. Ich sag dir, Bruder, schau nicht runter, schau lieber rauf. Du hast jetzt einen Sohn, der dich braucht. Du hörst nie auf zu kämpfen, das weiß ich genau. Leider fehlt deiner Frau blindes Vertrauen. Doch alles, was ihr fehlt, das fehlt dir auch. Wer soll uns helfen? Wir stehen allein. Wir sind blind gezwungen, stumm zu sein. Selbstbewusstsein, davon gebe ich dir ein Stück. Darum erinnere dich an die alten Zeiten zurück. Hey Leute, das ist Teamgeist. Wir sind zwei Freunde, Mann. Wir halten ewig zusammen, ewig ein Leben lang. Hey Leute, das ist Teamgeist, Teamgeist Volume 2, Mann. Wir bleiben ewig Freunde, Freunde ein Leben lang. Wir sind wie viele, sitzen zu Haus und denken uns die geilsten Sachen aus. Wir sind echt das Leben ungerecht. Oft denk ich, für wen bin ich bloß der Knecht? Doch so geht es nicht weiter. Wir müssen durchhalten, auch wenn sich alle weigern. Den Schalter umschalten. Wir haben alles, was man braucht. Also hör mir zu, kämpfen auf. Ein Teil stimmt in mir, wenn ich sehe, was passiert. Man versucht, es ist kompliziert. Darum schicke ich Wärme zu dir, damit du niemals erfrierst und kapierst, wer wir sind. Wir sind Rap, du weißt, dass es stimmt. Hey Leute, das ist Teamgeist. Wir sind zwei Freunde, Mann. Wir halten ewig zusammen, ein Leben lang. Hey Leute, das ist Teamgeist, Teamgeist Volume 2, Mann. Wir bleiben ewig Freunde, Freunde ein Leben lang. Freunde, ja, ja, Freunde, oh, oh, Freunde, wir sind Freunde.